Verschieben, der nächste Flieger und ab in den Süden. Am Strand seh ich sie dann alle liegen. Die schönsten Frauen, echt nicht übertrieben. So Arsch an Arsch, wer wird das nicht gern sehen? Und ey, ganz ehrlich, viel besser als Fernsehen. Da sah ich sie ganz nahe vor mir stehen und dachte mir, ich will hier nie mehr weggehen. Hot, oh my God, sie war. Ich war heiß, als ich sie, heiß, als ich sie sah. Sie war ne heiße Mama, ja. Und ich war heiß, als ich sie sah. Sie war ne heiße Mama, ja. Heiße Mama, ja. Ja, die Madame, von der ich hier rede, der Arsch so stramm und das Face so edel. Da geht bei mir die goldene Regel. Jetzt musst du handeln und nicht lange reden. Ich so ganz cool und geh auf sie zu, dann spreche ich sie einfach auf ein Date an. Vielleicht lässt sie mich später direkt dran. Ey Bruder, das wär sowas von perfekt, Mann. Hot, oh mein Gott, sie war so. Hot, oh mein Gott. Ich war heiß, als ich sie, heiß, als ich sie sah. Sie war ne heiße Mama, ja. Und ich war heiß, als ich sie, heiß, als ich sie sah. Sie war hot, oh mein Gott.